dem hervorragenden Jagdflieger anlässlich seines 101. Luftsieges als 12. Offizier der deutschen Wehrmacht das Eichenlaub mit Schwertern zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes. Der 22-jährige Offizier errang seine Erfolge ausschließlich im Kampf mit britischen Gegnern. Oberleutnant Marseille gilt als der gefürchtetste deutsche Jagdflieger in Nordafrika. Feinde vom Himmel.